Luis Meister, 25 Jahre, aus Schwerin. Ich bin gelernter Krankenpfleger. Ein Beruf, der mir wirklich Spaß macht und der mich auch in allen Bereichen interessiert. Nur hatte ich nach meiner Ausbildung irgendwann massive Probleme mit den ständig wechselnden Dienstzeiten, besonders mit der Nachtarbeit. Ich konnte nicht mehr einschlafen, ich hatte Kreislaufprobleme und konnte mich schlecht konzentrieren. Naja, wegen dieser Probleme war ich bei meinem Hausarzt und habe ihm ein bisschen von meinen Sorgen erzählt. Und der kam auf die Idee, ob ich nicht bei ihm als Arzthelfer anfangen will. Und jetzt ist er mein Chef und wir sind beide sehr zufrieden. Die Patienten glauben oft, dass ich der Arzt bin. Und wenn ich den Irrtum dann aber aufkläre, dann kommt nach einer kurzen Pause oft: Warum eigentlich nicht? Es gibt ja inzwischen auch viele Pfleger. Ich engagiere mich auch gerne für meinen Job. Darum bin ich in unserem Berufsverband aktiv und arbeite bei den Lohnverhandlungen intensiv mit. Die Kolleginnen haben mich zu ihrem Sprecher gewählt und so versuche ich, für uns alle bessere Bedingungen zu erreichen. Die Verhandlungspartner sind ja meist Männer.